Zu passiv, zu vorsichtig, das ist die Kritik vieler Republikaner an Barack Obama. Angesichts der Nachrichten und Bilder aus Teheran fordern sie eine klare Verurteilung des Regimes und eine deutliche Solidarität mit den Demonstranten. Konservative Kommentatoren wie William Bennett fragen bei CNN: He is the President of the United States. If he will not side, wenn er sich nicht klar hinter diese jungen Leute stellt, gegen eine religiöse Autokratie, die brutal zuschlägt, wozu ist er dann moralischer Anführer der freien Welt? What is the point of being the moral leader of the free world? Schon Ende vergangener Woche hatten Abgeordnetenhaus und Senat in Resolutionen eine deutlichere Sprache gefunden als der Präsident. Lindsey Graham, republikanischer Senator, legte jetzt nach. Gegenüber ABC sagte Graham: He's been timid and passive more than I would like. I would hope that the president. Er war mir zu furchtsam, zu passiv. Er muss die Wahrheit sagen. Dieses Regime ist korrupt. Es hat Blut an den Händen. Solidarität mit den Demonstranten. Das ist keine Einmischung. Das ist geboten. Die schriftliche Erklärung von Samstag ist die bisher letzte Stellungnahme des Weißen Hauses. In 7 Zeilen rief Barack Obama die iranische Regierung auf, gewalttätige und ungerechte Handlungen gegen die eigene Bevölkerung zu stoppen. Die USA sind auf der Seite derjenigen, die für Versammlungsfreiheit und freie Rede einstehen, so heißt es wörtlich. Der demokratische Senator Christopher Dodd verteidigt die Haltung des Präsidenten. Er ist kein Kolumnist, kein Senator. Für ihn ist das eine Gratwanderung. Bislang hat er alles richtig gemacht. Das Schlimmste für die Demonstranten, diese mutigen Menschen, wäre es, wenn wir der iranischen Führung erlauben würden, diese Bewegung als eine amerikanisch geführte Opposition darzustellen. John McCain, schon in der vergangenen Woche Kritiker des Präsidenten in dieser Frage, argumentierte gestern in der Sendung Face the Nation in die umgekehrte Richtung. Er sollte klarmachen, dass dies nicht nur eine inneriranische Angelegenheit ist, dies ist auch eine amerikanische. Es geht um unser Wesen, um fundamentale Menschenrechte. Ich habe das Waterboarding als Folter verurteilt, auch da ging es um Menschenrechte. Der Präsident sollte das Problem erweitern über die Demonstranten hinaus, auch wenn diese natürlich unsere ganze Sympathie verdienen. Am grundsätzlichen Kurs der amerikanischen Regierung wird sich wenig ändern, ist der frühere Senator Sam Nunn überzeugt. Als erfahrener Außenpolitiker hat Nunn Barack Obama in den vergangenen Jahren beraten. Die Ereignisse der letzten Woche bezeichnete Sam Nunn als so wörtlich Game Changer, als Weichenstellung. Sicher werde man die eigene Strategie überdenken müssen, doch an Gespräche mit der iranischen Regierung führe auf Dauer kein Weg vorbei. Das wird weltweit von uns erwartet. Wenn wir später eine härtere Gangart wählen und dabei internationale Unterstützung wollen, dann muss klar sein, dass wir im Vorfeld alles andere versucht haben.